das Universum fügen, um deine Pläne zu vollenden. Die Liebe, die deine tiefste Sehnsucht ahnt, seit der Berührung, die dich zeugte. Bevor ich aufbrach, verehrte ich das Wort, dass ich nichts bin, wenn ich ich selbst bin. Der Beobachter, allen Menschen gemein, der letzte Wille aller, die existieren. Ist das nicht zu viel für einen Mann? Denn du warst einst in unserem Schoß, Hugo. Und von Mitleid bewegt, kehrtest du zurück. Ein Schauspieler, der zustimmte, Gott zu verkörpern. Deine Wahrheit und Schönheit.